Sie heißen? Erich Mühsam. Geboren? Ja. Wann meine ich? 6. April 1878. Wo? Berlin. Religion? Geht Sie nichts an. Schreiben Sie mosaisch. Was tun Sie? Ich dichte. Was? Ich trinke. Der Lyriker. Schreiben Sie der Lyriker. Zum Donnerwetter, bin ich denn hier in einem Tollhaus? Allerdings! Stecken Sie den Delinquenten in die Zwangsjacke!